Und so zitiert er sie ja auch wieder in einer einschränkenden Anmerkung, wo er sie zitiert. Sie schreibt, 69 waren es die ML, KSV und AO-Gruppen, also K-Gruppen, wie man heute das nennt, die mit dem sogenannten Klassenstandpunkt die politische Bewegung an den Universitäten entpolitisiert haben, indem sie eine Politik als richtig behauptet haben, der kein Student mehr emotional folgen konnte. So führt er sie also auch selbst an als Zeugin für einen Entpolitisierungsprozess in der Linken auf einem bestimmten Milieu oder einer bestimmten Dimension dieser Linken, der im Namen von Politisierung eben eine Entpolitisierung auch zur Folge hat, indem er von den Emotionen der Leute sich abgekoppelt hat oder so. Und daran misst er sie dann auch wiederum, denn sein Hauptpunkt der Kritik an Ulrike Meinhof im Besonderen und der RAF ist dann die furchtbare Abstraktheit, in der sogar aus der deutschen Linken kommenden, ich sag mal, Topoi und Motive und Themen und Sprachregelungen, theoretische Versatzstücke und so weiter, die eh schon hochabstrakt waren, also ein Glauben an Demokratie von der ersten Stunde der Bundesrepublik an, das Urvertrauen in Demokratie als Lehrformel, aber auch nicht nur als Lehrformel, und als diese geistesgeschichtlich sehr deutsche, ich will mal den Namen Fichte und Kant nennen, ja, prägende, abstrakte Rigorismus und Moralismus in der Politik der Linken, der dann aber Politik einklagte und von diesen bloß moralisierenden der evangelischen Strömungen und der pazifistischen Strömungen auch wegzukommen in der Mitte der 60er und das in so eine antikapitalistische Theoriebildung hineinzuführen versuchte, aber im Grunde im Kern immer noch sehr weitgehend oder zum Teil überhaupt nicht lösen konnte, sich auch nicht entfernen konnte von diesem moralischen Rigorismus, dieser Abstraktheit. Und das genau kritisiert er als ein Relikt oder etwas, das sich ausgewachsen hat, auch dann gerade bei der Meinhof selber, aber gesättigt durch ein historisches Verständnis, einen historischen Blick ihrer Genese. Soweit jetzt erstmal hier dieses Einleitungszitat. Und dann ist genau auch deutlich in dem Buch Brückners eigenen Kurzatmigkeiten, seine Prägungen als Teil dieser Linken auch, also auf einem anderen Flügel, der auch wiederum verbunden ist mit diesem Flügel, der sich dann in die RAF hinein entwickelt hat, oder in Stadtgeria-Konzeption und Praxis hinein entwickelt hat, ist er auch Fleisch vom Fleische dieser Linken und arbeitet sozusagen nach dem Tod von der Meinhof in einer sehr hastigen, aber auch sehr erfahrungsgesättigten und sehr gut dokumentarisch sich ausweisenden, in so einer Art Parfumsritt, jetzt in diesem Buch, seine eigene Geschichte als deutscher Linker in der BRD-Geschichte auf. Oder als deutscher Linker heißt immer der Bezug, das haben wir ja bei dem ersten Teil über Brückner gesehen, der Bezug auf das eigene, die eigene Geprägtsein durch die deutschen Zustände, das eigene, dass er eben als deutscher Linker auch sich kritisch begreifen muss und die Linke kritisch begreifen muss und nicht einfach aus den deutschen Zuständen herausspringen kann, was dann jedes Mal, wenn das versucht wurde, davon zu abstrahieren, nach der einen oder nach der anderen Seite regelmäßig misslang. Und dabei wäre ich bei dem Leitmotiv, was ich so als Grundthese versuche, hier herauszusynthetisieren, aber noch, das wollte ich einfach so um Rat fragen jetzt auch, wenn Sie Grundthesen dann auch heute mal noch vorlegen und davon ein paar andere Thesen ableiten, als Fazit über diese Darstellung bei Brückner, die ich aber noch nicht so ausweise, noch nicht, ich kommentiere jetzt diese vielen Zitate, das viele Material und seine ausgreifenden Theoreme auch noch nicht so ganz. Ich überblicke das jetzt noch nicht so ganz heute Abend, weil es so eine überstürzte Vorbereitung war, dass es einfach immer um die Verschiebungen geht. Und dann trage ich das jetzt auch nochmal nach. Also ich finde das grundlegend, um heute, vom heutigen Resultat eben auch, was hier so fulminant dargestellt worden ist, der, würde sagen, vernichtenden, aber vollkommen unabgegolten Geschichte der Versuche, eine Revolution in den deutschen Zuständen zu forcieren, wozu natürlich immer die Frage, ob Gewaltmonopol des Staates festgeklopft werden soll, wie das die Renzmacher-Bourgeoisie halt jetzt im Moment sehr intensiv versucht, mit allen möglichen Ideologien auch zu bergen. Es gibt nur ein Monopol auf der Welt, sozusagen liebe Gott allein hat das Recht, alle Gewalt an sich zu ziehen, das ist der souverän, und wer das anzweifelt, sozusagen wie Detlef Clausen, einer der Ideologen der Renzmacher-Bourgeoisie zurzeit auch formuliert hat, bereits ein Gewaltversprechen denkt, der überhaupt, also ein Gewaltversprechen denkt, der ist bereits sowas wie antisemitisch oder zumindest in der Alltagsreligion, die nichts anderes ist als ein kurzes Gewaltversprechen oder Gewaltdrohung des Gewaltwunsches. Also da so verwässert er den marxischen, der Detlef Clausen den marxischen Begriff der Alltagsreligion und koppelt ihn an einen Bestandteil der Alltagsreligion, nämlich die Möglichkeit von Antisemitismus, die darin enthalten ist. Der ist praktisch sowas wie ein Antisemit.